und heute lesen wir im 7. Kapitel die Verse 4 bis 22. Da geht es um die Darstellung des besseren Priestertums. Denn wir hatten uns ja schon oft gesagt, auch Gläubige sind oft sehr schwankend. Sehr schwankend. Wir sehen das ja an den vielen Denominationen, was sie sich so untereinander alles auflegen, um den Eindruck zu gewinnen, dass sie dadurch besser dem Herrn gefallen. Und dann versucht man dieses und jenes hervorzuheben und sagt, wenn ich das tue, dann werde ich dem Herrn noch besser gefallen. Die anderen sagen wieder was anderes. Und so ist es manchmal schwer, einfach schlicht Jesus im Glauben zu vertrauen und zu folgen. Hier heißt es nun weiter, schaut aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Patriarch, den Zehnten gibt von der eroberten Beute. Zwar die Kinder Levi, die das Priestertum empfangen haben, ein Gebot, den Zehnten vom Volk, das ist von ihren Brüdern, zu nehmen nach dem Gesetz, wiewohl auch diese aus den Lenden Abrahams gekommen sind. Aber der, dessen Geschlecht nicht genannt wird unter ihnen, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte. Nun ist's ohne alles Widersprechen so, dass das Geringere vom Besseren gesegnet wird. Und hier nehmen die Zehnten die sterbenden Menschen, aber dort einer, dem bezeugt wird, dass er lebe. Und dass ich also sage, es ist auch Levi, der den Zehnten nimmt, verzehntet durch Abraham, denn er war ja noch in den Lenden des Vaters, da ihm Melchisedek entgegenging. Ist nun die Vollkommenheit durch das levitische Priestertum geschehen? Denn unter demselben hat das Volk das Gesetz empfangen. Was ist denn weiter Not zu sagen, dass ein anderer Priester aufkommen sollte nach der Ordnung Melchisedeks und nicht nach der Ordnung Aarons? Denn wo das Priestertum verändert wird, da muss auch das Gesetz verändert werden. Denn von dem, solches gesagt ist, der von einem anderen Geschlecht, aus welchem nie einer des Altars gewartet hat, denn es ist ja offenbar, dass von Juda aufgegangen ist unser Herr, zu welchem Geschlecht Mose nichts geredet hat vom Priestertum. Und es ist noch viel klarer, so nach der Weise Melchisedeks ein anderer Priester aufkommt, welcher nicht nach dem Gesetz des fleischlichen Gebots gemacht ist, sondern nach der Kraft des unendlichen Lebens. Denn er bezeugt, du bist ein Priester ewiglich nach der Ordnung Melchisedeks. Denn damit wird das vorige Gebot aufgehoben, darum, dass es zu schwach und nichts nütze war. Denn das Gesetz konnte nichts vollkommen machen. Und wird eingeführt eine bessere Hoffnung, durch welche wir zu Gott nahen. Und dazu, was viel ist, nicht ohne Eid. Denn jene sind ohne Eid Priester geworden. Dieser aber mit dem Eid durch den, der zu ihm spricht. Der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Also, eines so viel besseren Testaments Ausrichter ist Jesus geworden. Auch heute müssten wir ja immer wieder neu betonen, Jesus und Jesus allein. Es wird ja so vieles ins Zentrum geschoben, was von Bedeutung sein soll, dass zum Teil Jesus nicht mehr zu sehen und zu hören ist. Dieser Brief, der Hebräerbrief, und wir haben ja gesagt, Hebräer, das bedeutet ja, die Fremdlinge, die von weit her gekommen sind, ist die Übersetzung, war notwendig, um den ersten Christen und denen, die danach kamen, deutlich zu machen, sie sollen keine Rückschau halten auf das Alte. Gott hat zwar mancherlei Anweisungen gegeben durch Mose, durch die Propheten, wie das Volk Israel, das Volk, was dienen sollte, vor Gott leben sollte. Aber nun ist die Schau auf den zu richten, der alles in sich selbst vollbracht hat, Jesus Christus. Und der Schreiber dieses Briefes führt ja auch an, was vorausgegangen ist, bevor dieser Messias kam, nämlich schon eine Vorschattung auf diesen ewigen Erlöser, in dem dieser Melchisedek, von dem wir keinen Stammbaum haben, Abraham erschien und ihm sagte, dass er gesegnet sei vom Herrn. Und Abraham sich neigte vor ihm und den Zehnten gab von allem. Und dieser Melchisedek, von dem wir keinen Stammbaum haben, reichte die Gnadenmittel dar, die wir auch im Abendmahl wiederfinden, Brot und Wein. Jeder, und das sollte deutlich in diesem Schreiben werden, ist jetzt eingeladen, Gott zu nahen, Gott nahen zu können. Schon in dieser Beschreibung wird gesagt, dass der Beweis zur Zeit Abrahams gegeben worden ist, dass Gott will, dass man ihm nahen kann. Denn zuvor konnte keiner Gott nahen. Es war gefährlich, in die Gegenwart Gottes zu kommen bei Todesstrafe. Niemand durfte ins Allerheiligste gehen, nur der hohe Priester, und musste vorher für sich selbst ein Tier schlachten und sich erst mal versöhnen lassen, damit er befähigt war, überhaupt zu Gott zu nahen, da wo die Schechina im Allerheiligsten über der Bundeslade stand. Niemand durfte nahen. Bei Todesstrafe war das verboten, unmöglich. Aber nun sollten die Menschen Gott nahen. Gott hatte seinen Plan. Bevor das levitische Priestertum überhaupt entstand, zur Zeit Abrahams war es ja noch nicht da, wies Gott bereits auf das künftige, auf das andere Priestertum in Melchisedek hin. Da wird einer sein, ein Friedenskönig und ein König der Gerechtigkeit, ohne Anfang, ohne Ende, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der wird den Weg bereiten, dass man zu Gott nahen kann. Das levitische Priestertum, das Priestertum unter dem Gesetz Mose, konnte, auch wenn es es wollte, konnte nicht die Vollendung bringen für den Menschen, um Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott zu pflegen. Nur in Jesus Christus, und zwar wir lesen immer wieder nach der Ordnung Melchisedek, so wie es Gott durch diese Erscheinung Melchisedek dem Abraham gesagt hat, nach dieser Ordnung in Christus ist diese Vollendung für uns gebracht worden. Wir könnten fragen, ja, ist denn das nötig zu sagen? Wir wissen das doch. Ich lese uns mal zwei Stellen, woraus hervorgeht, dass diese Gespaltenheit unter den Gläubigen doch vorherrschte. Einmal eine Apostelgeschichte, als der Apostel Paulus auch nach Jerusalem kam und Bericht gab darüber, was er erlebt hat unter den Nationen auf den Missionsreisen. Da heißt es in Apostelgeschichte 21, Vers 17, da wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gern auf. Am anderen Tag ging Paulus mit uns ein zu Jakobus und es kamen die Ältesten alle dahin. Und als er sie gegrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott getan hat unter den Heiden durch sein Amt. Da sie das hörten, lobten sie den Herrn und sprachen zu ihm, Bruder, du siehst aber, wie viel tausend Juden, die gläubig geworden sind, hier sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Sie sind aber berichtet worden gegen dich, dass du lehrst von Mose, abfallen alle Juden, die unter den Heiden sind, und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden, auch nicht nach dessen Weise leben und wandeln. Was denn nun? Also, hier wurde gesagt, schau doch, die haben sich alle bekehrt zu Jesus. Aber sie halten alle am Gesetz Mose. Was machen wir nun? Sie haben jetzt gehört, dass du gesagt hast, man soll sich nicht mehr beschneiden lassen. Also von dem Gesetz Mose. Und liebe Geschwister, die Beschneidung war ja eine Sache, die, wenn sie nicht stattfand, mit dem Ausstoßen aus dem Volke Israel zu tun hatte. So sind sie nun gelehrt worden, er, der Paulus, sagt, wir sollen das und brauchen das nicht mehr tun. Aber er wurde hier belehrt, schau, die haben sich alle bekehrt, halten aber alle am Gesetz. Darum ist der Hebräerbrief notwendig gewesen. Die Beweisführung, schau, wenn du jetzt Jesus hast, brauchst du nichts anderes mehr. Und wir wissen, wie sich auch Christen gegenseitig Satzungen auferlegen können, um dem Nächsten deutlich zu machen, du bist erst dann ein richtiger Christ, wenn du das und das tust. Nein, Christus genügt. Er gestaltet von innen nach außen. Wir brauchen nicht von außen eine Gestaltung anzunehmen, damit sich Christus in uns wohler fühlt. Sondern wenn sich Christus in uns bewegt, dann prägt er selber von innen nach außen die jeweilige Gestaltung und Gestalt. Im Galaterbrief, und der Apostel, der hatte ja viel damit zu tun und sicher nicht nur mit gläubig gewordenen Juden, sondern auch mit gläubig gewordenen Heiden, weil ja Satzungen einhalten leichter ist, als die ganze Hingabe an Jesus Christus zu vollziehen. Bei den Satzungen halten kann ich noch mitarbeiten und mir selber vormachen, dass ich durch das Einhalten gewisser Gebote ein anständiger Christ bin. Aber die ganze Hingabe an Jesus bedeutet, das Mitspracherecht im neuen Leben ist mir nicht mehr gestattet. Was er euch sagt, das tut. So hat es Maria bereits schon auf der Hochzeit zu Kana gesagt. Ich lese mal im Galater 5 diese Verse ab Vers 2. Da heißt es nämlich gerade im Kontext zu der Apostelgeschichte, siehe, ich, Paulus, sage euch, wo ihr euch beschneiden lasst, so nützt euch Christus nichts. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz schuldig ist zu tun. Ihr habt Christum verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt und seid von der Gnade gefallen. Wir aber warten im Geist durch den Glauben der Gerechtigkeit, auf die man hoffen muss. Denn in Christo Jesu gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Also so schrieb der Apostel immer wieder an die Christen, an die bereits Wiedergeborenen, die aber in der Versuchung standen, die Gebote, die Gesetze als Aushängeschild, da wo sie sie einhalten konnten oder meinten, einhalten zu können, zu nutzen, um ihr Glaubensleben damit darzustellen. Ihr habt die Gnade verloren, sagt Paulus hier. Nun wird er in Jerusalem so vorgestellt und sagt, schaut, hier sind viele Tausende, die gläubig geworden, sie halten alle noch am Gesetz. Ja, es ist nicht mehr nötig. Das Bessere beinhaltet alles, was das Vorhergehende forderte. Das levitische Priestertum heiligte und versöhnte das Volk mit Gott für die Tage der Zeit, das heißt für den Dienst auf Erden, in der Stiftshütte, im Tempel, in dem Land, das Gott sich selbst erwählt hat. Das müssen wir auch immer wieder betonen. Israel ist ja nicht ein Land, was sich Menschen erwählt haben. Das hat sich Gott erwählt. Deswegen hat er das Recht zu sagen, wer da drin wohnen darf und wer nicht. Die Stadt Jerusalem hat sich auch nicht das jüdische Volk erwählt, sondern hat Gott erwählt. Und er bestimmt, was mit dieser Stadt geschieht, ob die Steine kaputt gehen oder ob die Stadt wieder aufgebaut wird. Der levitische Priesterdienst, er diente dazu, dass man vor Gott auf dieser Erde in dem irdischen Heiligtum dienen konnte und leben konnte. Aber in Jesus Christus ist die Heiligung geschehen und die Versöhnung zum Dienst in Ewigkeit, zum Dienst im Himmel, zum Leben mit Gott. Wiederum im Römerbrief, wir lesen das ja alles im Kontext zu dem, was wir da im Hebräerbrief gelesen haben. Römer 8, Abvers 3, da heißt es, schreibt auch der Apostel Paulus, denn was dem Gesetz unmöglich war, unmöglich, das schaffte es nicht, zumal es durch das Fleisch geschwächt war, zumal niemand das Gesetz halten konnte, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches um der Sünde wegen und verdammte die Sünde im Fleisch. Also was dem Gesetz unmöglich war, tat Gott selbst. Darum wird hier im Hebräerbrief gesagt, darum halte dich jetzt zu Gott in Jesus Christus. Versuche nicht wieder das, was kein Mensch vorher erfüllen konnte, zu erfüllen, sondern halte dich an den Erfüller. Denn das, was in Jesus Christus geschah, das ist genau das, was Gott forderte. Die Gerechtigkeit, die vom Gesetz erfordert worden ist, dass sie in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Also hier ist die Aufforderung, halte dich mit deinem ganzen Leben zu dem, der die Gerechtigkeit erworben hat, die Gott anerkennt. Und wir schwanken ja auch manchmal dazwischen, was für ein Fleiß. Und dann kann man sich selbst beobachten, legt man oft an den Tag, oh, ich muss noch mehr beten, ich muss noch mehr in der Bibel lesen und dies. Darauf kommt es nicht an, liebe Geschwister. Es kommt darauf an, wo unser Herz ist. Es kommt darauf an, inwieweit mein Herz ungeteilt dem Herrn gehört. Dass er zu mir reden will durch sein Wort, ist klar. Aber ich werde nicht die Gemeinschaft mit ihm durch vermehrtes Bibellesen und vermehrtes Gebet bekommen, sondern durch die innere Hingabe. So wie die Liebe zu einem Menschen, die kann man auch nicht fördern, indem man sich öfter miteinander trifft. Die Liebe muss von Herz zu Herz gehen, ob man sich sieht oder nicht. Und so ist das hier auch. Somit gab es also zwei Priestertümer, eins nach Aaron, so wird es hier im Hebräerbrief auch deutlich gemacht, das unter dem Gesetz, das die Gerechtigkeit Gottes fordert, ein Priestertum, das Gerechtigkeit Gottes fordert, und ein anderes durch Christus, das Priestertum der Gnade, das die Gerechtigkeit schenkt, nicht fordert. Das eine forderte, das andere schenkt. Und wir sollen uns halten an dies Priestertum, das die Gerechtigkeit schenkt. Dass wir auf einmal in Christus total vollkommen sind, ohne Flecken und Runzel. Wir haben vor dem Angesicht Gottes als Wiedergeborene kein Flecken und kein Runzel mehr. So wie es die Schrift auch sagt. Wir sind durch Christus dargestellt 100% vollkommen. Beschenkt mit der Gerechtigkeit, auch wenn unser äußeres Leben noch nachhinkt, brauchen wir nicht anzufangen, jetzt uns äußere Satzung zu geben, damit der Anschein erweckt wird, dass wir äußerlich schon weiter sind, als wir in Wahrheit sind. Also noch einmal, das erste Priestertum sagte, tue das, so wie 3. Mose 18, 5, dann wirst du leben. Tue das Gesetz, dann wirst du leben. Das andere, der Gnade, sagt, lebe, lebe in Christus, dann wirst du es tun. Ohne, dass du dich anstrengen musst. Denn der Geist Gottes, wie sagt es der Herr Jesus in Johannes 16, er führt in alle Wahrheit. Er führt nie auf einen schlechten oder einen Abweg. Er verführt uns nie zum Bösen gegen Gott und den Nächsten. Der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Das heißt, seiner Führung müssen wir ausgesetzt sein. Darum immer wieder die Frage, auch die sich stellt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Paulus musste das einmal stellen auf einer Missionsreise, als er nach Ephesus kam. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sagten sie, haben wir nicht. Ja, worauf seid ihr getauft? Auf die Taufe des Johannes. Und dann erklärte er ihnen, dass in Christus die Fülle ist. Und sie ließen sich auf Christus taufen. Und sie empfingen die Gabe des Heiligen Geistes. Und da fing die Führung an. Nicht mehr die Eigenbeobachtung, was muss ich tun, dass ich selig werde? Sondern, Herr, wo führst du mich hin? Was willst du, wo ich sein soll? Und das betrifft das ganz praktische Leben. Ich freue mich immer wieder darüber, wenn ich das in der Schrift lese, auch wenn ich nicht selber das umsetzen kann, aber weiß, dass der Herr sein Wort umsetzt. Wenn er sagt zum Beispiel, dass du arbeiten gehen sollst, nicht als ob du den Menschen dienst, sondern Gott dienst. Und dass du belohnt wirst von Gott und nicht von den Menschen. Und dass du den wunderlichen Leuten noch mehr dienen sollst, weil du ja Christus dienst. Du dienst ja nicht den Menschen. Das ist ein ganz anderes Arbeitsverhältnis im Alltag. Ein ganz anderes Lebens- und Liebesverhältnis auch zu den Menschen. Das geschieht nur durch die Führung des Heiligen Geistes. Das kann man nicht durch das Gesetz lernen. In Römer 10 lesen wir dazu nämlich auch Vers 5. Mose schreibt wohl von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Welcher Mensch dies tut, der wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht. Sag nicht in deinem Herzen, wer will hinauf in den Himmel fahren? Das ist ja nichts anderes als Christum herabholen. Oder wer will hinabfahren in die Tiefe? Das ist nichts anderes als Christus von den Toten holen. Aber was sagt sie? Sie sagt, das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist die neue Gerechtigkeit. Das Wort Gottes durch den Heiligen Geist ist dir nahe. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Schon in den Abgabeunterschieden können wir die zwei verschiedenen Priestertümer sehen. Wir haben ja gelesen, Abraham gab Melchisedek den Zehnten von allem. Und zwar, Abraham gab zwar den Zehnten von allem, das Volk Israel gab später unter dem Gesetz auch den Zehnten von allem, dem Priestertum. Hier wird der Unterschied erklärt, Abraham gab dem den Zehnten, dessen Geschlechtsregister nicht bekannt ist, dem König der Gerechtigkeit, dem König des Friedens. Das heißt, dass hier ist schon die Vorschattung, dass er dem den Zehnten gab, der ewig ist. Im Gegensatz zu dem Gesetz, wo das Volk Israel den Leviten, den Priestern aus dem levitischen Stamm, den Zehnten geben musste für die Menschen, dass sie dort leben konnten. Also hier gab einer, nämlich Abraham, den Zehnten Gott sein Leben und seine Habe und Gabe. Und im Volk Israel gab man es den Menschen. Es ist also hier schon ein Unterschied. Die Kinder vom Stamme Levi, die Leviten, das können wir auch in 4. Mose 18 nachlesen, nahmen den Zehnten von den Menschen, das heißt von ihren Brüdern. Aber sie selbst waren auch verzehntet worden, also sie mussten auch den Zehnten geben, als sie noch, und hier heißt es im Hebräerbrief, noch in den Lenden von Abraham waren. Sie wurden zugleich also auch zu Dienern Gottes gemacht, sie ihr Leben, ihre Abgaben dem Ewigen zu geben. Das soll immer wieder hervorleuchten, nicht den Menschen. Manche legen sich ja auch auf, wir freuen uns ja darüber, wenn jeder seinen Zehnten von seinem Gehalt in die Kollekte gibt, darf er ruhig tun. Aber manche denken, das sei eine Pflicht, heute zu tun. Und ich werde oft gefragt, wie ist denn das mit dem Zehnten? Muss ich da nicht meinen Zehnten geben in der und der Gemeinde? Da hieß es, ich muss den Zehnten geben. Nein, sage ich. du musst alles geben, denn dir gehört nichts mehr, wenn du Christus gehörst. Er hat das Sagen über allem. Und wenn er sagt, du gibst dann 1 Euro, dann gibst du nur 1 Euro. Auch wenn das nicht der Zehnte von deinem Gehalt ist. Wenn er aber sagt, du gibst 1000, dann gibst du 1000. Auch wenn es vielleicht mehr als der Zehnte ist. Hier bestimmt nicht mehr das Gesetz, sondern die Führung im Heiligen Geist. Sie selbst waren also auch verzehntet. Sie gaben auch den höchsten Priester in Abraham, gaben sie dem Höchsten schon ihre Gaben, dem Melchisedek, durch Abraham. Wiewohl Levi ja noch nicht geboren war, aber hier wird das dargestellt. Schaut, hier geht es nicht um das irdische Priestertum, nicht um die Menschen, sondern es geht immer wieder um Melchisedek, die Vorschattung auf Jesus Christus. Und durch den Segen, den Abraham empfing, wurde auch Levi von dem Besseren zugleich mitgesegnet. Also nicht nur Abraham wurde gesegnet durch Melchisedek, sondern auch der Same, der noch gar nicht erschienen war, wurde mit ihm gesegnet. Das soll hier deutlich gemacht werden. Auch Levi ist bereits gesegnet worden von dem Ewigen. Und deswegen schaut auf den Ewigen. Das kam also auch im Priestertum des Alten Testamentes darin zum Ausdruck, indem die Leviten sogar auch den Zehnten vom Zehnten, 4. Mose 18, 26, geben sollten. Sie sollten deutlich machen, sie sind genauso Gott verpflichtet und sie brauchen die ewige Erlösung. Wenn also Melchisedek auch von den Leviten den Zehnten bekam, in Abraham, muss sein Priestertum höher und endgültiger sein. Endgültiger als das levitische Priestertum. Nach dieser Ordnung ist Jesus, der Heiland, eingesetzt worden. Und deswegen im Psalm 110, Vers 4, wo es ja dann steht, du bist ein König, du bist ein Priester, also Priester, König der Gerechtigkeit und des Friedens in der Ordnung Melchisedeks. Du bist es. So sprach Gott über den Sohn. Nachdem Jesus am Kreuz auf Golgatha für die Sünden aller Menschen sein Leben ließ und ausrief, es ist vollbracht, und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, lebte er und lebt für immer. Und diesem Lebendigen sollen alle verpflichtet sein, nicht mehr dem Gesetz. Deswegen ist es so traurig, wenn ich so die Menschen sehe, die mit den Gesetzen umgehen, die sind so verknittert und verknietscht. Die kommen überhaupt zu keiner Freude. Gehen immer nur mit dem Finger so umher und tasten alles ab, ob das mit dem Gesetz übereinstimmt. Sie leben nicht in der Freiheit. In Römer 6 lesen wir mal dazu, welche Mühe musste sich Gott auch durch die Apostel machen, um den Menschen, der gläubig geworden ist, auf die richtige Bahn zu bringen. Da heißt es in Vers 9, wir wissen doch, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben zu einem Mal. Was er jetzt lebt, das lebt er Gott. Mit anderen Worten, Christus in uns heißt Leben vor und mit Gott. Der Heilige Geist wird Leben vor und mit und in Gott. Hier ist also das Gesetz, und wir haben es im Hebräerbrief gelesen, überholt. Das eine Priestertum, das fordernd war, ist ersetzt durch ein anderes. Und hier werden ja noch andere Beweise aufgeführt. Zum einen also, dass hier nicht ein neuer hoher Priester gewählt werden musste oder bestimmt werden musste, sondern der eine nach der Ordnung Melchisedeks, der lebt immer, der muss nie mehr verändert werden. Also der Priester, der ewig lebt, hat ein vollkommeneres Priestertum ans Licht gebracht als der, der stirbt und immer wieder ersetzt werden muss. Denn der Priester aus dem Stamme Levi starb. Da musste man einen neuen salben. Nach Aaron kamen viele hohe Priester. Sie starben alle. Jetzt heißt es, halte dich an den, der nicht stirbt. Und dann wurde noch ein Beweis geführt, dass sogar aus einem anderen Stamm dieses neue Priestertum entstand als zuvor. Nämlich nicht aus dem Stamm Levi, sondern aus dem Stamm Juda, wo gar keine Verheißung zuvor gegeben war, dass dort ein Priestertum für die Erdenzeit aufkommen sollte. Es war Levi bestimmt, dass daraus Priester und Mitarbeiter entstehen sollten. Juda, dem wurde verheißen, dass er Herrscher sein würde, Könige. Und nun kam der neue hohe Priester nach der Ordnung Melchisedeks nicht aus dem Stamme Levi, sondern aus Juda. Wenn also nun das Priestertum verändert wird, so haben wir gelesen, aus einem anderen Stamm kommt, dann muss auch das Gesetz verändert werden. Das heißt, das andere Gesetz ist dann nicht mehr in der Weise gültig, dass man es vermischen kann mit dem Neuen, sondern man muss sich für das Neue entscheiden und das Neue trägt auch über das Alte hinweg. Rückfall in das alte Priestertum hieße Rückfall in die Unvollkommenheit und somit in das Getrenntsein von dem Leben aus Gott. So haben wir es auch im Galater 5 gelesen. Wir verlassen dann die Gnade. Zunächst war also äußerlich das Priestertum durch Levi bestimmt worden. Wir lesen das in 2. Mose 28, könnt ihr das nachlesen, 4. Mose 3. Dieser Stamm war von den 12 Stämmen auserwählt. Aber nun ist nicht nur ein höherer Priester nach der Ordnung Melchisedeks berufen worden, sondern sogar ein anderer Stamm dafür ausgewählt worden. Jesus aus dem Stamme Juda. Wir können das auch lesen im Stammbaum des Herrn Matthäus 1, wo die Königsherrschaft Jesu aufgezeigt wird, dass er aus dem Stamme Juda kam. Deswegen musste ja auch Josef und Maria nach Bethlehem zur Zählung und Stamme Juda, damit Jesus, der König der Gerechtigkeit, dort geboren werden konnte, der zugleich dann auch der König des Friedens ist, aus dem Stamme Juda. Das heißt, und darum riefen ja beim Einzug nach Jerusalem die Leute, du Sohn Davids, Hosianna, dem Sohn Davids, David aus dem Stamme Juda, aus dem Königsstamm. Ja. Von diesem Stamm sagte Gott nicht im Alten Testament durch Mose vom Priestertum, sondern er sprach immer vom Königtum, 1. Mose 49 und 5. Mose 33, Vers 7. Dagegen von Levi in 5. Mose 33, dein Recht und dein Licht bleibe bei deinem heiligen Mann, den du versucht hast zu Massa, da ihr hadertet am Haderwasser. Mit anderen Worten, es wird ja hier nicht gesagt, das, was dir gegeben ist, wird völlig annulliert, sondern es wird zusammengeführt. Licht und Recht kommen zusammen in diesem einen Priestertum Jesus Christus. Er ist König und Priester zugleich, so wie wir das ja auch erklärt haben, in dem Namen Melchisedek, das heißt König der Gerechtigkeit. Und dann steht da, er war auch ein König von Salem, des Friedens. Beides kommt zusammen in Christus, König und Priester. Er ist also nicht nur ein höherer Priester, sondern auch einer, der aus dem Königsstamm Juda stammt. Wenn also dieses Priestertum nun verändert ist, dann gibt es auch eine andere Ordnung, eine neue Ordnung, die Gott in seinem Sohn aufgerichtet hat. Wer an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Nicht, er wird es mal bekommen, sondern das Wort hat spielt hier die Rolle. Er hat es. Das ist die neue Ordnung. Hier ist jeglicher Verdienst ausgeschlossen, sondern der Glaube an Jesus Christus ist das Entscheidende. Aber Glaube heißt ja auch, wenn ich etwas glaube und ihm vertraue, dann gebe ich mein Leben auch hin zu dieser Sache oder der Person und in dem Falle zu Christus. Wenn ich ihm wirklich glaube. Glaube ist ja nicht nur ein Fürwahrhalten einer Sache, sondern ein Bewusstsein. Es ist so. Und wenn ich glaube, dass Gott an Jesus die Erlösung gebracht hat, dann heißt es, mein ganzes Leben gehört ihm. Dann habe ich gar keinen Grund, weil ich die Erlösung habe, woanders noch hinzuschauen. Es gehört ihm, jeden Tag aufs Neue. Also die Veränderung des Gesetzes oder der Gebote des neuen Priestertums liegt im Glauben. Alles ist vollbracht. Alles ist vollbracht. Das ist so wichtig, dass wir auch als Christen das für uns in Anspruch nehmen, damit wir uns nicht vom Wind der mancherlei Lehren umher schütteln lassen. Was der sagt, was der sagt, was der sagt, was der sagt. Jeder hat so eine andere christliche Meinung. Da werden wir ganz unsicher, wenn wir darauf hören. Nicht? Ich kann das verstehen, auch was Bruder Lied sagt, dass er jetzt schon lange nicht mehr Biografien liest, um sich nicht davon abhängig zu machen, weil er gesehen hat, dass Menschen, wenn sie Biografien lesen, plötzlich versuchen, diesem Menschen, der gläubig war, nachzueifern. Ach, was der gemacht hat, das mache ich jetzt auch und dann wird's gut werden bei mir. Und dann sagt er liest schon keine Biografien mehr, er liest dann in der Schrift, was der Herr sagt. Das ist so entscheidend und so wichtig. Levitisches Priestertum heißt doch Gerechtigkeit nach dem Fleisch empfangen wollen. Melchisedeks Priestertum Gerechtigkeit nach der geistlichen Kraft des ewigen Lebens. Levitisches Priestertum empfangt der Gerechtigkeit, wenn möglich, aufgrund von Werken, aufgrund des Verdienstes. Aber nach der Ordnung Melchisedeks empfangt der Gerechtigkeit durch Gnade im Glauben. Also, die Veränderung besteht darin, dass nicht mehr Werke gefordert sind, sondern der Glaube genügt. Zum Beispiel der Schächer am Kreuz hatte gar keine Gelegenheit mehr, Werke zu tun. Und doch wurde er angenommen. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Glaube an den Messias genügt. Deswegen lesen wir auch im Römerbrief, und hier hat natürlich Martin Luther, weil er so stark gegen die Werkgerechtigkeit predigen musste, zu seiner Zeit auch mit Recht noch ein Wörtlein eingefügt in Römer 3, Vers 28. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke. Da heißt es eigentlich durch den Glauben. Und er hat nur gesagt, allein durch den Glauben. Und das ist das neue Priestertum. Darum sagt auch in Markus 16, der Herr zu seinen Jüngern, geht hin, verkündigt das Evangelium, wer glaubt und getauft wird, soll selig werden. Aber wer nicht glaubt, der kann 10-mal getauft werden, der wird nicht selig. Das heißt also, hier ist der Glaube die Priorität des neuen Priestertums, weil es ewig ist, weil es uns einführt in die Ewigkeit. Ich lese dazu nochmal aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 10. Vers 10, denn die mit des Gesetzes Werke umgehen, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht sei jedermann, der nicht bleibt in alledem, was geschrieben steht in dem Buch des Gesetzes, dass er es tue. Dass aber durchs Gesetz niemand gerecht wird vor Gott, ist doch offenbar. Denn der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das Gesetz aber ist nicht des Glaubens, sondern der Mensch, der es tut, wird dadurch leben. Christus aber hat uns erlöst von diesem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Denn es steht ja geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Auf dass der Segen Abrahams aus der Begegnung mit Melchisedek, der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo Jesu, in diesem himmlischen Melchisedek. Und wir so den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben, durch den Glauben. Das soll hier deutlich gemacht werden. Somit ist das alte levitische Priestertum abgelöst. Wir brauchen keinen Tempeldienst mehr, so wie es, ich will es nicht, ich rede nicht gerne von verschiedenen Gruppen, aber es gibt Denominationen, die binden die Menschen an das Gebäude und an die Menschen, an die Priester. Du musst in das Gebäude. Nein, wir brauchen das Gebäude nicht mehr und auch keine Bindung an Menschen, sondern an Jesus Christus allein. Und da sind wir gesichert, jetzt und immer da. Denn wir haben auch gelesen und können es immer wieder lesen im Sacharja-Brief, Kapitel 6 oder Vers Kapitel 12, dass hier eine Vereinigung stattgefunden hat, König und Priester in Jesus Christus. Alles ist anders, alles ist neu, alles ist besser geworden, eine bessere Hoffnung, ein besseres Leben, eine bessere Zukunft, ein höheres Priestertum und bessere Versöhnung, weil Jesus mit seinem Blut in das himmlische Allerheiligste gegangen ist, nicht in das irdische, und hat somit uns in Ewigkeit versöhnt. Durch Jesus ist der Weg also frei geworden. Noch einmal die Frage, was es für uns bedeutet, wenn wir uns durch irgendwelche Werke in die Versöhnung und das versöhnliche Leben mit Gott bewegen wollen, fallen wir zurück in das überholte Priestertum. Überholte Priestertum. Und fangen wieder an zu beurteilen, uns selbst und andere, und zu verurteilen. Das ist immer ein Zeichen der Gesetzlichkeit. Wenn wir anfangen, uns zu be- und verurteilen oder andere. Denn das tut das Gesetz. Aber die Gnade schaut auf Jesus. Dann wandeln wir nicht im Geist, im Heiligen Geist, und werden, und das ist die Tragik, die dann entsteht, wir werden die Werke des Fleisches vollbringen müssen. Paulus hat es im Römerbrief auch so gesagt, sagt, also wenn ich nicht geführt wurde, ja, also vom Heiligen Geist, musste ich das Böse tun. Obwohl ich es nicht wollte. Ich hatte in mir selber nicht die Kraft. Aber seitdem Christus mein Herr ist, habe ich die Kraft, dem Bösen zu widerstehen. Überwinde das Böse mit Gutem. Darum noch einmal auch der Galaterbrief zu dieser Aussage, Vers Kapitel 5, Vers 17. Das Fleisch gelüstet immer gegen den Heiligen Geist und der Geist gegen das Fleisch. Dieselben sind gegeneinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, dann seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Und dann werden die Werke des Fleisches aufgezählt, aber auch die Frucht des Geistes wird dann genannt in Vers 22, die dann Liebe, Freude und Friede und Geduld und Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Keuschheit ist. Gegen diese ist das Gesetz auch nicht, das alte Priestertum, weil das veränderte Priestertum höher steht als das alte. Es hat es sozusagen überdeckt, es hat es erfüllt und es hat es dahin geführt, wo es selber nicht hinkommen konnte, in Jesus Christus. Die damaligen Gläubigen brauchten diese Erklärung, aber ich denke, auch wir brauchen sie, damit wir uns wieder neu auf die Gnade verlassen mit unserem ganzen Leben und nicht auf unsere Frömmigkeit, unsere Werke, unsere Traditionen, die ja auch gut sein können, aber die nicht selig machen, sondern Christus allein. Und er hat das totale Sagen über unserem Leben, dass wir nichts tun, wie heißt es am Anfang des Jahres, haben wir es im Kolosserbrief auch gelesen, alles, was ihr tut, mit Worten und mit Werken, tut alles in dem Namen Gottes, in dem Namen des Herrn Jesus Christus und preist euren Herrn darin. Alles. Das heißt also, diese Gebundenheit in Christus macht uns frei. Macht uns frei zu einem neuen Leben, das wir zuvor nicht bewerkstelligen konnten und niemand bewerkstelligen konnte. Und schenkt auch Frieden. Wer in der Freiheit lebt, der hat auch Frieden. Das soll uns hier neu gesagt werden. Es ist natürlich für manche kompliziert, das so zu verstehen. Die Juden konnten das verstehen, weil sie das alte Priestertum auch kannten und jetzt das Neue gehört und gesehen haben und erlebt haben. Sie konnten den Vergleich nachvollziehen. Aber auch wir wissen ja durch das, was uns gelehrt worden ist, wie es im Alten Testament zuging, dass wir in Jesus Christus wirklich jetzt alles haben. Auch die 10 Gebote sind in Christus erfüllt. Sie sind in Christus erfüllt. Und wo Christus ist, da ist Freiheit, da ist Frieden, da ist Liebe. Und das soll immer wieder unser Wunsch sein, dass wir uns ganz ihm anvertrauen.